Die Sieben vor Thebe, Teil 2. Eteokles, Chor. Chor. Nicht sei, o hochgeliebter Sohn des Ödipus, an Hitze gleich ihm, dessen Mund so grässlich tobt, genug, daß Argos Männern dort Kadmeia nahn zum Handgemenge, solches Blut wird ausgesühnt, allein von Bruderhänden Tod im Wechselmord niemals getilgt, wird solcherlei Versündigung. Eteokles. Ja, wenn man Unglück Sonderschand erduldete, dann gern, denn wohl ist nur im Tod Ausruhenden, Unglück jedoch mit Schande nennst ruhmvoll du nie. Chor. Erste Strophe. Was so gerast, o Sohn, nicht doch entraf in Wut dir sie das Herz, die speergrimmige Ate, nein, dämpf im Beginn die Mordlust. Eteokles. Dieweil den Ausgang ungestüm her drängt ein Gott, so fahr im Sturm Kokytos dunkle Flut hinab, gehasst vom Phöbos, aller Stamm des Laios. Chor. Erste Gegenstrophe. Allzu ergrimmt des Zahns reißt die Begier hinweg dich zu der herben Frucht, harzu des Männermords stets ungesühnter Blutschuld. Eteokles. Des teuren Vaters starker Fluch, voll Zornes ja, mit trocknem, unbeträntem Blick steht er bei mir, den Vorgewinn ankündend, welchem folgt das Weh. Chor. Zweite Strophe. Nicht denn, o nicht geeilt, nennt man doch feige nie dich, der die Seel erhält, nie in der Nacht des Sturms sucht die Irrnis heim ihn, der mit frommer Hand weiht ihr Geschenk den Göttern. Eteokles. Längst schon verabsäumt waren wir den Ewigen, nur freut an unserm Untergang erstreben sie, was denn noch schmeicheln sollten wir dem Weihgeschick? Chor. Zweite Gegenstrophe. Jetzt, da es dir genaht steht, denn der Dämon dort, wenn sich der Ungestüm endlich zurückgewandt, mag dir verwandelt wohlwehn mit gelinderen Kühlungen, jetzt noch braust er. Eteokles. Hervorgebraust sind Ödipus Verwünschungen und jener Nacht Träum allzu wahr ankündende Phantome, die das Vatererb austeileten. Chor. Sei Weibern folgsam, wenn auch nicht gern willigend. Eteokles. Sprecht, was geschehen mag etwa, nur nicht allzu lang. Chor. Geh nicht den Weg du hin zum siebenten Tor der Stadt. Eteokles. Des Mutes scharf abstümpfen kann mir nicht dein Wort. Chor. Den Sieg sogar untapfrer macht ehrvoll ein Gott. Eteokles. Kein Mann in Kriegswehr darf vergnügt der Rede sein. Chor. Des eignen Bruderblutes denn begehrest du? Eteokles. Verhängt es Gottheit nicht entfliehn, mag er dem Weh. Chor. Erste Strophe. Mich schreckt die stammtilgende Göttin, die den Göttern ist so ungleich. Sie, die wahrsagt des Geschicks Weh, sie, des Vaterfluchs Erinnys, das den Grimmfluch sie hinausführ, auf des Wahnsinn tobenden Ödipus flehen, Kinder verderbender Zwist ja drängt schon. Erste Gegenstrophe. Der Fremdling wirft lose des Schicksals, der Schalüpp aus Kütenheimat, des Besitztumes Verteiler, der erbittert rohe Mord stahl und verlost Land zur Bewohnung, nur so viel noch wohl der Gestorbene fasst, wann er der großen Gefild ermangelt. Zweite Strophe. Sind jetze selbst würgend sie eigenem Mord hingesunken und hat der Heimat Staub geschlurft, ihr schwarzklumpig Blut, das Todesblut, wer bietet Sühnopfer dar, wer wäscht der Schuldflecken ab, o weh des Hauses neue Not altem Jammer beigesellt. Zweite Gegenstrophe. Aus alter Zeit mahnet mich grauses Vergehen schnell geahndet, das fort zum dritten Glied besteht. Es kam trotz Apollon, Laios, obgleich er dreimal gewarnt, in Pythos, erdnablichtem Orakelhaus, nur kinderlos, sterbend rett er seine Stadt. Dritte Strophe. Betört hierauf durch bösen Freundesrat, erzeugte sich selbst er das Unheil, den Vater ermordenden Sohn, der auf nicht geweihte Saatflur des Bodens, dem er entwuchs, frech hinpflanzte sein blutig Gespross. Es vereinte des Wahnsinns Schwindelgeist das Brautpaar. Dritte Gegenstrophe. Des Wehs rollt er ein Meer die Wog heran, da sinkt sie, da bäumt sie sich dreifach geschwollen, die jetzt um der Stadt steuernd emporrauscht, indes zur Abwehr nur für die Frist weit sich dehnet die Mauer. Ich sorge, zugleich mit den Fürsten wird die Stadt bewältigt. Vierte Strophe. Es reift jetzo der altgesprochene Fluch zu grauenvoller Endigung, und das schwer drohende Weh zieht nicht vorbei. Hinab vom Bord wird dann versenkt des kunstreichen Volks Segen, der hochgeballt ward. Vierte Gegenstrophe. Denn wen hat so vor Männern hochgeehrt die Gottheit, der Stadtgenoss und der mitlebenden Menschenzahl, wie einst den Ödipus sie ehrten, als das mannraffende Grauen er dem Land hinwegnahm. Fünfte Strophe. Sobald innen nun der Jammer erfüllte ward der grauen Vermählung, trug er nicht den Schmerz rasendes Geistes, vollzog die Vater mördrische Hand doppelten Frevel, und sein mehr denn ein Kind teures Aug entriss er. Fünfte Gegenstrophe. Dem Anwachs darauf sandt er, um die Kindespfleg ergrimmt, ach, ach, das herbe Wort des Fluchs, auch das mit schlichtendem Stahl ihr Vatererbe, sie einst loseten, jetzo erfüllt's, bangt mir die fußrasche Straferinnes. Bote, Chor, Bote, getrost, o Jungfrauen, teure Mutterzöglinge, dem Joch der Knechtschaft ist die Vaterstadt entflohen, gesunken sind der Prahler laute Drohungen, das Schiff der Stadt schwebt ruhig und des Wogenschwalls vielfacher Ansturz drang zum Raume nicht hinab, es wehrt die Mauer und an jedem Tor gefasst zu kühnem Zweikampf steht ein Held, der Schutz verbirgt, meist guten Fortgang bieten sechs Torfestungen, jedoch das siebente nahm der siebenführende Hochfürst Apollon, strafend Ödipus Geschlecht ob Laios uralter Unbesonnenheit. Chor, welch neues Unglück zürnt auf unsere Stadt daher? Bote. Die Stadt ist frei uns, doch die Bruderkönige gesunken sind sie durch die Hand des Wechselmords. Chor. Wer denn? Was sagst du? Mich betäubt mit Angst das Wort. Bote. Aufmerkend jetzt vernimm es, Ödipus Geschlecht. Chor. O mir, ich arme bin des Wehs vor anderen. Bote. Nicht zweifelhaft traun, sind in Staub sie hingestreckt. Chor. So weit denn kam es, o wie hart, doch red heraus, Bote. Also durch Bruderhände traf sie schwer der Tod. Chor. Also zugleich hat beid ein Dämon heimgesucht. Bote. Er selber traun, tilgt jenen Unglücksstamm hinweg, deswegen ist Frohsein und Weinen uns bestimmt, weil zwar die Stadt wohl stehet, doch die Oberen, die beiden Feldherrn, ihres Vater Gutsbesitz mit hart getriebnem Skütenstahl ausschlichteten und haben so viel Land im Grabe sie umfahren, vom Vater Fluch, dem Wehbeladnen fortgerafft. Die Stadt ist frei uns, doch der Bruderkönige vergossenen Blutstrom trank die Erd im Wechselmord. Chor. O mächtiger Zeus und der Stadt Obhut, Dämonen, die treu ihr der Kadmosburg Ringmauer bewahrt, wie soll ich mich freun und jubeln empor zu der Stadt harmwendendem Heiland? Wie oder bewein ich das Trauergeschick kindlos hinscheidender Feldherrn, die in Wahrheit nun, wie der Name verheißt, durch Streitsucht beid austilgt ihr frevelnder Wahnsinn? Strophe. Ha, du schwarzer Fluch, erfüllter an dem Geschlecht und Ödipus, furchtbar umströmt ein kalter Schauer mir das Herz, ich hebe wild Grabgesang, der Thyas gleich von blutigen Leichnamen hörend jammervoll gesunknen, ungesegnet traun, tönte dort das Speergeklirr. Gegenstrophe. Ausgeführt, nicht losgeredet, hat sich des Vaters grauser Fluch. Der Rat des Misstrauens wirkte fort dem Laios. Die Sorg um dies Stadtgebiet, nicht stockt sie, noch der Götterspruch. O weh beladen, wie vollzogt ihr Ungeglaubtes! Ja, es kam Herzeleid, nicht bloß im Wort. Schlussgesang, sichtbar der Ausgang, hell dem Blick des Botenwort, zwiefache Trauer, ein gedoppelt Weh des Wechselmordes, ein Zwillingsverhängnis jetzo vollbracht. O was, was sonst, des Jammers Jammer, nun ist Hausgenoss dem Herd. Freundinnen auf, lasst im Wehe der Klagen zu beider Abfahrt Ruderschlag der Hände ums Haupt mitrauschen, der stets folget durch den Acheron dem ungeweihten, schwarzgewimpelten Feierschiff hin, wo Apollon nie verkehrt, wo sonnenlos dunkelt das Land der Gesamtbehausung. Doch es nahen gramvoll zu dem herben Geschäft Antigone dort und Ismene daher. Wehklage fürwahr um die Brüder, so scheint's aus der lieblichen, tief umgürteten Brust wird ächzen, ein voll ausklagender Schmerz. Uns aber geziemt vor dem Leidausruf der Erinnen grasherrauschenden Sang zu ertönen mit Macht und die grauen Päane des Hades. Chor, Antigone, Ismene. Chor. Jo, unseligste ihr, der Geschwister gesamt, so viel dem Gewand umschlingen den Gurt, ich wein, ich erseufz, und ach, unverstellt aus der Brust, weint laut mir die Wehmut. Erster Halbchor, erste Strophe. Jo, du sinnloses Paar, den Freunden störrisch und durch Leiden ungebeugt, des Vaters Haus nahmt ihr, ach Unselige, bei dem Speerkampf. Zweiter Halbchor. Unselige Wohl, unseligen Tod, bracht ihnen das Haus in dem Umsturz. Erster Halbchor, erste Gegenstrophe. Jo, ihr Wandtrümmerer der Fürstenwohnung, die auf bittre Eigenmacht ihr schautet, jetzt hat versöhnt euch nicht wie ein Freund der Mordstahl. Zweiter Halbchor. O, wie hat wahrhaft sie des Ödipus Fluch vollbracht, die erhabne Irrnis. Erster Halbchor, zweite Strophe. Die Brust beide links durchbohrten sie. Zweiter Halbchor. Durchbohrten ja beide sich mit Bruderhand Zwillingsbrust. Erster Halbchor. Weh, weh eures Leids, weh, weh. Mord hat um Mord euch gebracht der Fluch. Zweiter Halbchor. Zweite Gegenstrophe. Des Schwerts Todesstoß erzählst du mir. Erster Halbchor. An Haus zugleich und an Leib den Todesstoß nenn ich dir. Zweiter Halbchor. Durch unsägliche Wut, durch misshellig Geschick aus dem Vater Fluch. Chor. Schlussgesang. Umher nun durchhallt die Stadt geseufz, es seufzt die Mauer, es seufzt das Freundesland auch, es bleibt der Besitz dem Nachgeschlecht, um den jenen so schwer, um den Hader und Streit kam und des Todes Ziel. Im Zorn aufbrausend teilten sie des Guts Erbe, gleich war beider los, als Schiedsmann aber blieb dem Paar nicht tadelsfrei Ares, noch ward ihm ein Dank. Erster Halbchor, dritte Strophe. Vom Stahl gehauen nun, so liegen beide, vom Stahl gehauen nun, erwartet ihrer, wen einer nachfraget, wer des Vatergrabmals geklüft, der Burg Nachhall zu beider Geleit hin, erhebt laut der mit Schmerz seufzende Gram, gefühlvoll, herbe gesinnt, Freuden beraubt, tief aus der Seel innerstem Grund jammernd, das mir Weinenden hinschmachtet das Herz über die zweien Gebieter. Zweiter Halbchor, dritte Gegenstrophe. Ja, sagen darf man von jenen Armen, wie viel sie Drangsal gebracht den Bürgern und auch des Feinds ganzem Heer, das häufig hinsank im Streit. O, heillose Mutter, wie heillos vor jeder, die einmal Kinder gebar dem Tagslicht, sie, die den Sohn eigenes Leibs nahm zum Gemahl, ach, und gebar jene, die so blutigen Tod fanden im Kampf wechselndes Brudermordes. Erster Halbchor, vierte Strophe. O Zwillingspaar, beide jetzt so völlig verderbt, nicht wie durch Freundesvergleich, nein, durch erbitterten Kampf, jetzt in des Streites Ausgang. Ihr Hass ruht endlich, nun vereint hat ihr Leben, mordbespritztes Erdreich. Blutsverwandt nun sind sie, ein herber Kampftrenner ist der fremde Gast, der vom Pontos stürmt aus Glut, der scharfe Mordstahl, ein herber Gutausteiler ist im Zorn Ares, der den Fluch des Wehs Vaterfluch bewährt hat. Zweiter Halbchor, vierte Gegenstrophe. Es fiel zum Anteil den Armen, o wie so schwer, Götter gesendetes Leid, unter den Leibern erstreckt weit sich des Bodens Reichtum, jo, vielfach umblühte Wohnung von stetem Missgeschick, am Ende auch huben dort des Jubels Geschrei die Flüsch überlaut, da ganz in Flucht ward gewandt des Hauses Stamm. Auch stand der Ate Siegszeichen dort im Tor, woran sie tot sanken, beide warfen Blut hin und wich der Dämon. Antigone und Ismene, fünfte Strophe. O Myra, Müheverhängerin grauliche, hehrer Ödipus Schatten du und o Nacht Erinnis, groß fürwahr ist deine Macht. Antigone, wehe, wehe, rasend tobt vor Gram der Sinn. Ismene, und tief erseufzt mein banges Herz. Antigone, jo, jo, beweinter du. Ismene, auch du, o jammervollester. Antigone, getroffen trafst du. Ismene, du erlagst auch, der du schlugst. Antigone, du schlugst mit dem Speer. Ismene, mit dem Speer erlegt. Antigone, vom Freund hingestreckt. Ismene, des Freunds Mörder du. Antigone, unselige Tat. Ismene, unseliges Leid. Antigone, zwiefach dem Wort. Ismene, zwiefach dem Blick. Antigone, geh klag hervor. Ismene, geh Tränenguss. Antigone, o des Jammers hier im Angesicht. Ismene, so nahe bei wir Schwestern hier. Antigone und Ismene, so nah hier den Brüdern. Antigone, grauenvoll dem Wort. Ismene, grauenvoll dem Blick. Antigone und Ismene, fünfte Gegenstrophe. O Myra, Müheverhängerin, grauliche, hehrer Ödipus Schatten du, und, o Nacht Erinnis, groß fürwahr ist deine Macht. Antigone, wehe, wehe, welch ein Leid schwer anzuschauen. Ismene, hat er nach der Flucht gezeiget mir. Antigone, nicht kehrte heim auch, der ihn schlug. Ismene, gerettet haucht er aus den Geist. Antigone, aushaucht er ihn wahrlich. Ismene, auch dem Bruder raubt er ihn. Antigone, unseliger Stamm. Ismene, unseliges Leid. Antigone, o Leid schwer beseufzt, o gleichnamig weh. Ismene, noch feucht von des Zweikampfs Gräuel Tat. Antigone, du lerntest das als kommender. Ismene, nicht minder schnell erfuhrst es du. Antigone, sobald du angelangt zur Stadt. Ismene, als du den Speer entgegenhubst. Antigone und Ismene, du liegst nun, der hinwarf. Antigone, grauenvoll dem Wort. Ismene, grauenvoll dem Blick. Antigone, jo, weh des Leids. Ismene, jo, weh der Not. Antigone, dem Stammhaus und Land, zumeist aber mir. Ismene, jo, weh und vor allen mir. Antigone, jo, jammervoll Geschick, o Fürst, Eteokles, Urheber du. Ismene. Jo, endlos, jammerbeladene. Antigone. Jo, hart geplagte vom Dämon. Ismene. Jo, weh, wo bedeckt sie uns das Land? Antigone. Jo, wo ehrwürdig ist der Ort? Ismene. Jo, weh, Leid zum Leid gelagert. Chor. Antigone, Ismene, Herold. Herold. Urteil und Ausspruch kund zu tun, verpflichten mich des Hohen Rats Vorsteher hier in Kadmos Stadt. Eteokles, weil er wert geachtet hat das Land, ein Grab empfahn soll er im teuren Erdenschoß, grimmvoll den Feinden bot dem Tod er sich im Tor, und der Väter Tempeln fromm gesinnt und tadellos starb dort er, wo dem Jüngling Sterben rühmlich ist. Also um jenen ward mir auferlegt das Wort, doch seines Bruders Polyneikes Leiche wird hinausgeworfen, ohne Grab, der Hunderaub, als welcher umgerüttet dies Kadmeierland, wenn nicht ein Gott entgegen sich gestellt dem Speer des Manns. Ein Scheusal auch im Tod ist jener, stets des Vaterlandes Göttern, die entehrend er mit eingeführter Fremdlingsmacht anfiel die Stadt. Darum von wildem Raubgevögel soll er nun bestattet ehrlos, wohlverdiente er empfahn, und nicht ihm werden Grab umströmendes Weihgeschenk noch hell erhobenes Wehgetöns Verherrlichung. Nein, ungeehrt trägt man ihn hinaus ohn einen Freund, also geurteilt ward von Kadmos hohem Rat. Antigone. Dagegen meld ich Kadmos Ratsvorstehern dies, wenn sonst auch keiner jenen mitbegraben will, ich selbst begrab ihn und Gefahr auch wag ich gern, begrabend meinen Bruder, und nicht hält mich scheu zu bieten unfolgsamen Widerstand dem Staat. Stark ist das Band des Blutes, dem wir beid entsprost, von jener Armen und dem Unglückseligsten, drum willig, was unwillig er geduldet hat, duld auch, o Herz, dem Toten lebend, schwesterlich. Nein, seinen Leichnam sollen nicht hohlbäuchige Raubwölf umherziehen, keiner wähn also im Geist, denn Todesfeier und Begräbnis werd ich selbst, obschon ein Weib nur, diesem wohl ausfertigen. Ich trag ihn hin, vom Bysos Mantel eingehüllt, und berg ihn selber. Keiner Stimm entgegen dem, frisch auf, hinausgehen wird der Vorsatz mir in Tat. Herold. Dir sag ich, dass dem Staate nicht du widerstrebst. Antigone. Dir sag ich, dass Unnützes nicht du meldest mir. Herold. Rau ist ein Volk doch immer das Entrann der Not. Antigone. Rau nenn es, unbegraben nicht soll dieser sein. Herold. Doch wen die Stadt hast, ehrenvoll begräbst du den? Antigone, noch haben ihn da nicht entehrt die Himmlischen. Herold, nein, eh das Land hier er in Gefahr hineinstürzt. Antigone, erlittenem Leide wieder Leid entgegnet er. Herold, jedoch auf alle statt des einen ging die Tat. Antigone, das letzte Wort hat Eris von den Sterblichen, begraben werd ich diesen, kein Geschwätz hinfort. Herold. Wohl, eignes Willens handle du, ich rat es ab. Chor, erster Halbchor, weh, weh, hochfahrendes, stammausrottendes Grauen, o Erinnyen ihr, die des Ödipushaus aus dem Grund also ihr vertilgt nun habt, was erfährt, was beginnt, was erdenkt mein Herz, wie vermag ich's wohl nicht weinen um dich, nicht mitgehen dir zu dem Grabmal, doch ach, mich erschreckt und es scheucht mich zurück, Furcht vor dem Volksschwarm. Zweiter Halbchor. Dir nun wird viel wehklagender Zug da sein, er soll, o der Arm, ungeklagt von dem einsamen Gram nur der Schwester beweint hingehen, o, wer mag da gehorsam sein? Erster Halbchor. Tun möge die Stadt und nichts auch tun an den Klagenden um Polyneikes. Wir gehen getrost und bestatten ihn mit, nachfolgend zur Gruft, denn gemeinsam ist dem Geschlechte der Schmerz und die Stadt, bald so urteilt sie, was recht sei. Zweiter Halbchor, wir diesem zugleich, so wie es die Stadt und des Rechts Urteil auch genehmigt, nach der seligen Schutz und des Zeus Obmacht, hat dieser die Stadt der Kadmeia beschützt, dass nicht sie im Sturz von des Fremdlingsheers an wogendem Schwall wird hinuntergeschwemmt in den Abgrund.